Und ich lerne durch den Wahl. Du bin 6 Stunden am Texten, verfolgt das Hausrap-Game lauter Hunde, die rappen zu Hause am PC. Alte Beats gefundene Schätze. Es war klar, dass du verlierst, bist in der Runde der Letzte. Ich fordere dich auf, aus deinem Munde zu sprechen. Doch es kommt nur Scheiße raus, wieder uns in Mitte quetschen. Hab im Studio die Boxen laut und Jackpot reloaded. Ich danke euch, ihr habt für den Crackpot gewotet. Deine Texte geben wenig Sinn, wie ein Matchbox getoastet. Ich bin auf Hochdruck, Fuß im Trap. Der Rap-Gott ist oben, du rappst so scheiße. Und ich soll dich echt noch benoten, wir dürfen nicht perverser gehen, weil jetzt ist Sex doch verboten. Und deshalb stehen wir mit dem Army vorm Haus. Die Wines war ohne Schnee, doch schlussendlich hat es auch gereicht. Du willst das neue Album kaufen, doch musst draußen bleiben. So steht's auf der Tür und es ist aus dem Rhyme. Battle hier, Battle da, plötzlich werden alle Rapper freeze, ich versteh nicht, sind jetzt alle deppert. Ich hab geladen und geschossen, doch noch immer so viel da. Jetzt muss ich ertragen und der Rapper werden rar. Battle hier, Battle da, hier kommen die besten Rapper. Freezy, Domzy, Flo, Melee, Jarvis und Xander. Der Rest kann einpacken und es ab ins Bett. Fernseh an 20:15, jetzt kommt Feinster Rap. Ich hab dieses Gefühl, dass das hier mit dir nichts wird. Privat ist privat, was du nicht willst, wird zensiert. Alle mächtigen Rapper, die vom Flow nicht verstehen. Weil ich sollte mal zum Lachen in den Keller gehen. Eure Stimme ist zum Scheißen, die Texte ebenso. Und zum Anhören bräuchte man ein Radio am Klo. Das ist kein Spaß, bin der King und komme mit dem Trap. Wir bringen euch jetzt die Hits, Freezy und T-Rap. Unser Album in den Charts, iTunes oder Amazon. Warum ich so böse Rap? Bring mir Strom, hat ein Telefon. Meine Texte genial und auch quer durch die Bank. Ihr versteht die Reime nicht, eure Nerven liegen blank. Es erstarren euch und ihr wisst es nicht mehr weiter. So ein Shit an Diss, ich scheiß auf Hater und Biter. Nimm ich ein Blatt vor den Mund und hab Erfolg damit. Ey, ein gesetzesloser Mann, wie Billy the Kid. Battle hier, Battle da, plötzlich werden alle Rapper Freezy, ich versteh nicht, sind jetzt alle deppert. Ich hab geladen und geschossen, doch noch immer so viel da. Jetzt muss ich ertragen, gute Rapper werden rar. Battle hier, Battle da, hier kommen die besten Rapper Freezy, Domzy, Flo, Melee, Jarvis und Xander. Der Rest kann reinpacken und es ab ins Bett. Fernseh an 20:15, jetzt kommt Feinster Rap. 20:15, das Album, ihr Penner. Der Unterschied zu anderen CDs, sie behalten sie länger. Diese Platte in den Charts, das ist für Hip-Hop-Kenner. Jetzt sind sich alle Rapper einig, das ist ein Hip-Hop-Sampler. Wir sind arroganter denn je und vom Leben geprägt. Ihr seid Fans von uns, weil euch unser Leben bewegt. Plötzlich werden alle Rapper und reden von Fame. Holt sich Infos, die sind dann doch jedes Hand ist zu spät. Und das hier ist es, Rapper Framus wegen Features. Die kleinen Kinder und die Backup-Rapper inklusive Nia. Wir scheißen drauf, sind im Studio, Freezy macht den Beat. Ihr wollt uns alle einholen, doch an unseren Flow kommt ihr nie ran. Die Queen nennt den Kingdom, die Mannschaft nennt den Captain Trap. Wannabe Gangsters machen das cool und glauben, sie verchecken Crack. Wir spielen mit Legosteinen, hören Farid Bang und schlechten Rap. Und wollen jetzt Texte schreiben auf Beats, doch das Ergebnis, wir rappen schlecht. Battle hier, Battle da, plötzlich werden alle Rapper Freezy, ich versteh nicht, sind jetzt alle deppert. Ich hab geladen und geschossen, doch noch immer so viel da. Jetzt muss ich jetzt sagen, gute Rapper werden rar. Battle hier, Battle da, hier kommen die besten Rapper Freezy, Domzy, Flo, Melee, Jarvis und Xander. Der Rest kann reinpacken und es ab ins Bett. Fernseh an 20:15, jetzt kommt Feinster Rap. Battle hier, Battle da, plötzlich werden alle Rapper Freezy, ich versteh nicht, sind jetzt alle deppert. Ich hab geladen und geschossen, doch noch immer so viel da. Jetzt muss ich jetzt sagen, gute Rapper werden rar. Battle hier, Battle da, hier kommen die besten Rapper Freezy, Domzy, Flo, Melee, Jarvis und Xander. Der Rest kann reinpacken und es ab ins Bett. Fernseh an 20:15, jetzt kommt Feinster Rap.